Der große Verschiebebahnhof hat begonnen. Insgesamt bis zu 86 Milliarden Euro stellt die Eurozone über den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM Griechenland für die nächsten 3 Jahre zur Verfügung. Doch schnell wird es dann kompliziert. Zwar umfasst die erste Hilfstranche an Athen insgesamt 26 Milliarden Euro, doch 10 Milliarden sind allein für die Bankenstabilisierung reserviert. 3 Milliarden wiederum sollen erst im Herbst ausgezahlt werden. Deshalb ist heute Morgen nur ein Teil dieser Summe tatsächlich überwiesen worden, nämlich insgesamt 13 Milliarden Euro. Doch auch ein Großteil dieses Betrages ist längst verplant. Denn über 7 Milliarden Euro hatte der eigentlich ausgedehnte Rettungsfonds EFSM Mitte Juli als Brückenfinanzierung zur Verfügung gestellt. Dieses Geld muss Athen jetzt zurückzahlen. Zudem musste die griechische Regierung heute fällig werdende Schulden in Höhe von 3,2 Milliarden Euro plus Zinsen bei der Europäischen Zentralbank bedienen. Im September werden dann noch einmal rund 1,6 Milliarden an den Internationalen Währungsfonds fällig. Mit anderen Worten, das meiste Geld der ersten Überweisung durch den ESM ist schon wieder ausgegeben. Nur einen geringen Teil, nämlich bis zu 1 Milliarde Euro, kann die griechische Regierung für laufende, dringende Verpflichtungen selbst verwenden. Dieses Muster wird sich auch bei den anstehenden weiteren Hilfszahlungen weiter fortsetzen. Schließlich geht es auch bei diesem dritten Rettungsprogramm nicht darum, den griechischen Staat direkt zu finanzieren. Vielmehr soll Athen seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen können, mit dem langfristigen Ziel, dass sich das Land über die Kapitalmärkte wieder selbst frisches Geld besorgen kann. Zudem gilt auch weiterhin die bisherige Rettungsphilosophie: Hilfe gibt es nur gegen Reformmaßnahmen, die alle 3 Monate von externen Experten überprüft werden. Natürlich ist dieses 3-jährige Programm an strikte Bedingungen geknüpft. Bedingungen, die darauf abzielen, die öffentlichen Finanzen, die Verwaltung, die Wirtschaft sowie den Bankensektor wieder auf solide Beine zu stellen, hat Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem gestern Abend noch einmal klargestellt. Für das ganze Programm heißt das aber, von den bis zu 86 Milliarden Euro stehen allein bis zu 25 Milliarden für die Wiederherstellung der griechischen Banken bereit, während wiederum bis zu 54 Milliarden Euro für den Schuldendienst gegenüber den internationalen Gläubigern eingeplant sind. Dazu kommt, selbst den Großteil der möglichen Privatisierungserlöse darf Griechenland nicht behalten. Würden die anvisierten 50 Milliarden Euro tatsächlich erreicht, was allerdings viele Fachleute bezweifeln, müsste Griechenland 75% davon zur Schuldentilgung verwenden. Lediglich 12,5 Milliarden Euro sind für Investitionen im Land selbst eingeplant, sofern sie denn überhaupt erzielt werden können. Denn gleichzeitig heißt es auch, Einnahmen aus dem Verkauf von Staatseigentum müssen vorrangig zur Rückzahlung von Schulden eingesetzt werden.